Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren, unter anderem mit Frankie Ford, Jimmy Donnelly, Bobby Charles, Clifton Chenier, Donald Byrd, Billy Powell, The OJs, The Tony Rice Unit, Georg Dubowski. Und Framatz musikalisches Fundbüro geht zurück in die Zeit zwischen 1966 und 70 mit Musik aus Jamaika, der Deutschen Demokratischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und mit Mark Würz, einem im Elsass geborenen Musiker und Produzenten, der in Köln aufgewachsen war und weltweit produzierte. 1966 brachte er unter dem Namen Mood Mosaic A Touch of Velvet, A Sting of Brass heraus. Das wurde später die Erkennungsmelodie vom Musikladen. Aber das habe ich ja bereits gespielt. Zeit, sich nun der B-Seite zu widmen, Bond Street PM. Doch bevor diese Musik als sechster und letzter Titel der ersten Runde ertönt, geht es zum Keyboarder Ansel Collins nach Jamaika, der seine Version des Les Brown Doors Day-Klassikers Sentimental Journey 1970 interpretierte. We'll be right back. Oh. Ansel Collins aus Jamaika folgte ein Keyboarder und Saxophonist aus der DDR, Theo Schumann, 1928 bis 1990. Der war eigentlich Jazzer gewesen, wandte sich in den 60ern aber der Popmusik zu. Aladdin von 1969 hätte man ohne Probleme in jeden Edgar Wallace Film dieser Zeit statt einer Peter-Thomas-Komposition einfügen können, ohne dass das ein Hörer, egal ob Ostler oder Westler, gemerkt hätte. Von der Theo-Schumann-Kombo geht es dann noch einmal kurz zurück nach Jamaika in das Jahr 1966. Die Gesangsgruppe The Solettes coverte ein von Hopton Lewis geschriebenes Lied mit dem jamaikanischen Patois-Titel Adepondem. Danach geht es wieder zurück ins geteilte Deutschland. 1968 servierten die Berolinas Expresso, hätte auch eine gute Titelmusik für den Bremer Beat Club abgegeben. Bei den Berolinas spielte unter anderem Gitarrist Hansi Biebel, der später mit seiner Bluesband doch recht bekannt wurde. Im Oktober 2025 verstarb der Saxophonist und Keyboarder Klaus Doldinger mit 89 Jahren. 1967 erschien auf dessen Album Doldinger Goes On, Just a Little Bit of Soul. Klaus Doldingers bekannteste Melodie ist vermutlich das Titelthema der Krimiserie Tatort. Zu guter Letzt schloss Mood Mosaik das Set mit Bond Street PM ab. Stilistisch klang diese B-Seite schon sehr anders als das zwischen Soul, Pop und Easy Listening pendelnde A Touch of Velvet. Hier kann man wirklich vom doch relativ rauben Rhythm and Blues sprechen. Aber jetzt geht es für die nächsten vier Titel nach Louisiana in den Vereinigten Staaten von Amerika. Frankie Ford aus New Orleans hatte einen Riesenhit mit Sea Cruise. Morgus the Magnificent stammt aus dem gleichen Jahr, 1959. Jimmy Dunley schaffte es in seinen 33 Lebensjahren, sechsmal zu heiraten. Ansonsten war er auch eher als labil zu bezeichnen. Gute Musik hatte er dennoch gemacht. Love Cajun Style ist eines von einigen seiner Kompositionen. Dummerweise verkaufte er seine Urheberrechte für einen Apfel und ein Ei sozusagen und kam nicht in den Genuss von Jan Diem, als Jerry Lee Lewis und Fats Domino Coverversionen seiner Titel produzierten. Bei Frankie Ford fällt dem Rock'n'Roll-Fan Sea Cruise ein. Ähnlich verhält es sich bei Bobby Charles. Der hatte als 17-Jähriger sein eigenes See You Later Alligator regional bekannt machen können, bis dann Bill Haley es nachspielte und zum nationalen Hit machte. Glücklicherweise behielt Bobby Charles Guthrie sein Copyright. Noch nach dreimal Rock and Roll gibt es dann den King of Zydeco, Akkordeonspieler Clifton Chenier von 1960 mit Rockin' Akkordeon, veröffentlicht auf J.D. Millers Sin-Label. On Saturday night, when I go for my date, my baby and I just sit and wait for Argus, the Magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house of shop. He's got shaggy hair and a graveyard stare. Vampire blood spills everywhere. That's Argus, the Magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house and shop. If you want a thrill, turn the lights down low. Get set for the groove, steal the show. See, Argus, the Magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house and shop. Get our kicks from the house and shop. If you for the ghoul who steal the show. See, Argus, the magnificent. We don't go out to roll and rock. We get our kicks from the house of shock. We shared a meet in the South Louisiana, where pretty girls twist on the banks of the bayou. Well, the door and me, I got lots of money. Tonight I'm gonna find me a changing honey. Yes, I come see what you done to me. You're driving me wild, love your Cajun style. Yeah, you're driving me wild, love your Cajun style. Shout at me in the South Louisiana, where pretty girls twist on the banks of the bayou. Well, don't let me, I got lots of money. Tonight I'm gonna find me a Cajun honey. Yes, I come see what you done to me. You drive me wild, love me Cajun style. Yeah, you're driving me wild, love the Cajun style. All of my life I've been looking for someone like you. Someone like you, someone like you. All of my life I've been looking for someone like you. Love you till I die. Trompeter Donald Byrd, 1932 in Detroit geboren, lebte 80 Jahre lang und konnte von seiner Musik gut leben, was ja nicht immer der Fall bei Jazzmusikern war und ist. 1964 spielte er übrigens auch mal mit Klaus Doldinger. Fast 20 Jahre veröffentlichte er unter eigenem Namen beim renommierten Blue Note Label. Von 1971 bis 1975 unterrichtete er an der historisch-afroamerikanischen Howard University in Washington, D.C. als Ressortleiter des Black Music Departments. Die Band The Blackbirds waren unter anderem seine Studenten und diese junge Band produzierte er. Im Januar 1960 nahm Donald Byrd Trompete, Duke Pearson Piano, Duff Watkins Bass, Lex Humphreys Drums und der Tenorsaxophonist Hank Mobley Ghana in den Van Gelder Studios in New Jersey auf. Thank you. Es ist immer wieder interessant, über Verbindung von Musikern zu erfahren, die man so nie erwartet hätte. So waren Sänger Billy Powell, den wir im Anschluss mit seinem Soul-Hit Me and Mrs. Jones von 1972 hören werden, mit Elvis Presley in der Seventh Army in Deutschland in einer Einheit. Außerdem waren dort noch der Saxophonist Eddie Harris, der Pianist Zeta Walton und der Sänger Gary Crosby, Sohn von Bing, stationiert. Alle, bis auf Elvis Presley, spielten in der Seventh Army Band, die von Stützpunkt zu Stützpunkt durch Deutschland tourte. Laut Billy Powell wollte Elvis möglichst unauffällig seine Armeezeit hinter sich bringen und lehnte dankend ab, in der Band zu spielen, als er gefragt wurde, da er wohl den Vorwurf seines Sonderstatus befürchtete. Auf Me and Mrs. Jones zupft übrigens Anthony Jackson den E-Bass, damals noch auf 4 und nicht wie später auf 6 Saiten. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays her favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. But it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Jones, got a thing going on. at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over. We know, they know, and you know and I know that it was wrong. But I'm big and strong. We gotta let them know now that we got a thing going on, a thing going on. Anthony Jackson ist auf dem nächsten Stück nicht nur der Bassist, sondern außerdem Mitautor von For the Love of Money von den OJs, aufgenommen 1973 für Gamble and Huff in Philadelphia. Im Oktober 2025 verstarb Anthony Jackson nach langer Krankheit mit 72 Jahren. Seine beiden Vorbilder am E-Bass waren Motown-Legende James Jamerson, was mich nicht erstaunte, und Jefferson Airplane-Bassist Jack Cassidy, was mich allerdings dann sehr erstaunte. Und nun die OJs mit For the Love of Money. When the world they're gonna meet for that beat. Akustische Gitarre hat einen festen Platz in Framats musikalisches Fundbüro, genauso wie der Blues. Letzterer war diesmal nur in Form von Zydeco durch Clifton Chenier vertreten. Aber nun dafür zwei recht unterschiedliche Tonbeispiele für die akustische Gitarre sollen zum Ende dieser Episode folgen. The Tony Rice Unit von 1978 mit Stony Point, Newgrass oder später Progressive Bluegrass. Gitarrist Tony Rice hatte da Musiker wie Ricky Skaggs, Sam Bush und Dobro-Spieler Jerry Douglas um sich scharen können. Nur wenig später hätte man das eine All-Star-Band genannt. 1978 wohl noch nicht, da standen nämlich alle noch kurz vor ihrem Durchbruch. Last but not least, our man from the Ruhrpott, Georg Dubowski, seines Zeichens Gitarrist, mit seiner neuesten Produktion Cherry Blossom von 2025. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Thank you.